So, alle fangen wir mal von vorne an. genau, also die Rede war von einem politischen Umgang mit der Macht, also sich zu schauen, was für Seiten oder was für Aspekte bringt dieses Phänomen der Parzellierung, dieser Vereinzelung noch hervor, um diesen gängigen Ton in den kritischen Sozialwissenschaften, den sie den apokalyptischen Tonfall nennen, andere Umschreibung wäre vielleicht einfach pessimistischer Tonfall, ausschließen. Analog dazu, also analog zu diesem Phänomen der Parzellierung, untersuchen Nicky und Hart in ihrem Buch Empire etwa die historische Bedeutung der Nation für linke Politik. Ohne zu einer Apologie des Nationalstaats aufzurufen, stellen sie fest, dass es den Anschein hat, als ob der Begriff der Nation in Händen der Herrschenden Stillstand und Restauration befördert, während er in den Händen der Unterworfenen zu einer Waffe im Kampf um Veränderung und Revolution wird. Wie im Weiteren zu diskutieren ist, stellt der Rückgriff auf die Nation tatsächlich ein zentrales Element der amerikanischen Occupy-Bewegung dar. Die Multitude als geschützter Raum, in der sich eine neue Form der Subjektivierung bilden kann. Eine ähnliche Hoffnung dürfte Slavoj Žižek mit Occupy verbunden haben, als er in Bezug auf den Mangel an konkreten Forderungen der Bewegung erwiderte, genau dieser Art einer schnellen Übersetzung der Energie des Protestes in eine Reihe konkreter, praktischer Forderungen gilt es an dieser Stelle eine Absage zu erteilen. Ja, die Proteste haben ein Vakuum erzeugt, ein Vakuum im Feld der hegemonialen Ideologie, und es braucht Zeit, um dieses Vakuum in geeigneter Weise zu füllen, denn es ist ein deutungsoffenes Vakuum, eine Öffnung für etwas wahrhaft Neues. Dieses wahrhaft Neue ist meiner Ansicht nach, nicht nur meiner Ansicht nach, nicht in den inhaltlichen Ergebnissen der sogenannten General Assemblies zu finden, sondern in dem sozialisatorischen Potenzial, das die Ausübung basisdemokratischer Entscheidungsfindung und der gemeinsame Kampf birgt. Der Pluralismus der Bewegung macht den Zugriff von außen, nicht nur den Zugriff von außen, sondern auch eine theoretische Begegnung ziemlich schwierig. Es existiert kein Gründungsdokument, kein Manifest, welches auf Stichhaltigkeit überprüft werden könnte. Lediglich Neigung, die sich aus dem Zusammenspiel der vielen Einzelstimmen, von denen allerdings manche lauter als andere sind, zusammensetzen. Meine Überlegungen zum Bewusstsein der Multitude können demnach keinen Anspruch darauf erheben, der Bewegung in ihrer Komplexität gerecht zu werden, sondern müssen notwendig bei einer reduktionistischen Beschreibung verschiedener Tendenzen verbleiben. Dazu erscheint es mir sinnvoll, möglichst viele Stimmen des Protests zu Wort kommen zu lassen. Ich komme jetzt zu dem Abschnitt Geschichtsschreibung. Die Herausbildung eines Klassenbewusstseins wird begleitet von einem Bewusstsein der eigenen Geschichtlichkeit und der eigenen gesellschaftlichen Lage. Bei Occupy scheint sich das Bemühen um ein Verständnis der eigenen Geschichtlichkeit vor allem auf den Protest selbst zu konzentrieren, der von vielen der Akteurinnen als einschneidendes historisches Ereignis wahrgenommen wird. Das Time Magazine stellt diesbezüglich fest, dass Occupy für viele der Protestierenden die erste Erfahrung einer politischen Partizipation darstellt. Um die Bedeutung, die das Ereignis Occupy für viele der Teilnehmenden hat, darzustellen, kann hier exemplarisch eine Aussage von Frank Corton herangezogen werden, der für das Yes Magazine schreibt: "Historians may look back at September 2011 as the time when the 99% awoke, named our crisis and faced the reality that none of our leaders are going to solve it." Also Geschichtswissenschaftler schauen vielleicht zurück auf den September 2011 als die Zeit, in der die 99% erwacht sind, unsere Krise benannt haben und der Realität, dass niemand unserer Führer oder sie lösen wird, ins Auge geblickt haben. Die Bewegung soll einen geschichtlichen Umbruch markieren, der die Zeit nach dem Erwachen der 99% qualitativ von der Zeit davor scheidet. Derartige Selbstermächtigungsgesten geschichtlicher Aneignung werden bei Occupy häufig von einer isolatorischen Tendenz begleitet, die es vermeidet, an vergangene Kämpfe anzuknüpfen oder aus ihnen zu lernen. Dies äußert sich unter anderem in der Bildsprache des Protests. Zum Beispiel schreibt, konsterniert von der hohen Dichte an privaten Digitalkameras bei Occupy Los Angeles, Gerhard Hannloser, meinen die Protagonistin, einem einmaligen historischen Ereignis beizuwohnen? Wenn wir es wirklich mit einem großen epochemachenden Umbruch zu tun haben, erstaunt doch die Nichtigkeit des wild individualisierten Schnappschusses. Mir ist höchst unklar, ob Film und Bild zur Selbstverständigung und Klärung von Bewegungsprozessen benutzt werden, wie es beispielsweise im Mai 68 der Fall war. Die fotografischen Exzesse während der Besetzung oder Demonstration erfüllen an dieser Stelle, so nehme ich an, eher die Funktion einer Nullpunktsetzung. Mit Roland Barthes gesprochen, würde die Bildsprache von Occupy keine Vermittlung von zu interpretierenden Inhalten intendieren, sondern will lediglich sagen, dass das, was hier auf diesem Bild zu sehen ist, stattgefunden hat. Roland Barthes dazu, dass nur jemand der Fotografie ist schlicht banal, es hat keine Tiefe, es ist so gewesen. Solche Augenfälligkeit kann der Verrücktheit verschwistert sein. Ganz spannend, in der Taz von Sonntag ist ein Artikel über die Bildsprache dieser neuen Proteste erschienen, wo es über einen Fotografen, der so diese neue Protestbewegung begleitet hat und da auch eben eine Änderung der Bildsprache feststellt. Das müsste irgendwo in der Mitte, glaube ich, sein. Die inflationäre Dokumentation des Protests ist so, damit insofern geschichtslos, als dass sie sich der Anknüpfung an vergangene emanzipatorische Bewegungen verwehrt. Diese Neigung zur Referenzlosigkeit begleitet auch die textuelle Geschichtsschreibung von Occupy. Wenn in der Auseinandersetzung mit der Bewegung auf vergangene Kämpfe Bezug genommen wird, geschieht das zumeist, um die Wirksamkeit reformistischer Bewegungen zu belegen. Erfahrungen, die beispielsweise von den Industrial Workers of the World, den IWW, Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA gemacht wurden, werden von den selbsternannten Chronisten von Occupy wie Mark Greif, Nate Rawlings oder Astra Taylor nicht weiter berücksichtigt. Obwohl aus diesen vergangenen Kämpfen, wie Niki und Hart überzeugend darlegen, viel für zukünftige Proteste zu lernen wäre. Punkt. Die EWW, also die Industrial Workers of the World, organisierte damals in verschiedenen Städten Streiks und Aufstände, ohne sofort feste organisatorische Strukturen herauszubilden. Mit strukturellen Merkmalen wie Dezentralisation, Mobilität und hierarchielosen Netzwerken präfigurieren die frühen Kämpfe der IWW Elemente der Occupy-Bewegung. Die derzeitige Geschichtsschreibung von Occupy Wall Street ist um eine Darstellung der Bewegung als eine in weiten Teilen völlig neuartige Protestform bemüht und verspielt damit die Möglichkeit einer gründlicheren Auseinandersetzung mit den Erfolgen und Schwierigkeiten älterer Bewegungen. Zur Beschreibung der Ereignisse rund um den Zuccotti Park und den darauf folgenden Protesten wird häufig ein Erfolgsnarrativ gewählt, das sich zwar gut dazu eignet, die Emphase der Bewegung nachzuzeichnen, jedoch gleichzeitig die Gefahr birgt, den Protest als abgeschlossen zu historisieren und damit zu entschärfen. So betiteln die Herausgeberinnen des Yes-Magazins einen kleinen Sammelband mit Aufsätzen über Occupy Wall Street ziemlich unbescheiden mit "This changes everything". Bei der Lektüre des dort publizierten Traktats 10 Ways the Occupy Movement Changes Everything entsteht schnell der Eindruck, als hätte die Occupy-Bewegung bereits alles verändert und als wäre es nun an der Zeit, in der Rückschau auf das bisher Erreichte zu verweilen. Während seiner Rede im Zuccotti Park warnt Zizek bereits vor dieser Gefahr. "The only thing I'm afraid of is that we will someday just go home and then we will meet once a year drinking beer and nostalgically remembering what nice time we had here." Also das Einzige, vor dem er Angst hat, Zizek Angst hat, ist, dass eines Tages sie alle nach Hause gehen werden und dann werden sie sich einmal jährlich treffen und Bier trinken und sich nostalgisch daran erinnern, was für eine schöne Zeit sie da gehabt haben. Davor hat er Angst. Wird aber einmal von dieser Problematik abgesehen, dann zeigt die Rückschau tatsächlich eine ziemlich beeindruckende Bilanz. Andy Kroll schreibt für das Yes Magazine: "On October 15, 2011, Occupy Wall Street truly went global. In 951 cities in 82 countries around the world, people marching under the banner of October 15 and hashtag global change." Also am 15. Oktober 2011 ist Occupy Wall Street wirklich global geworden, in 951 Städten, in 82 Ländern über die Welt verteilt. Laufen Leute unter dem Banner des 15. Oktober und Global Change. Die Bewegung, die am 17. September 2011 in New York mit einer Demonstration von etwa 2000 Teilnehmenden heterogener politischer Ausrichtung begann, kann somit für sich geltend machen, ihrem Selbstverständnis als internationale Bewegung gerecht zu werden. Ich habe was vorbereitet zu dem zu dem Bezug von Occupy auf die Nation, also auf Amerika, und da spielt auch so ein bisschen rein das Verhältnis zur Tea Party-Bewegung. Allerdings würde ich fast sagen, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, dass ich den Teil mal überspringe, und falls es an der Diskussion noch interessiert, können wir darauf zu sprechen kommen. Ansonsten würde ich jetzt erstmal zum Inhalt und zur Struktur des Protestes kommen, weil ich denke, dass es jetzt erstmal wichtiger ist. If democracy, that is the democracy we have given, is staggering under the blows of the economic crisis and is powerless to assert the will and interest of the multitude, then is now perhaps the moment to consider that form of democracy obsolete. Das ist ein Zitat von Hato Negri, eine Frage, die sie gegenüber der Foreign Affairs aufwerfen, nochmal auf Deutsch, also wenn Demokratie, also diese Demokratie, die wir bekommen haben, strauchelt unter den Schlägen der ökonomischen Krise und machtlos ist, dem Willen und den Interessen der Multitude nachzukommen, dann ist jetzt vielleicht der Moment gekommen, diese Form der Demokratie für obsolet zu erklären. Diese Frage, die hat Niki und Hart gegenüber der Foreign Affairs aufwerfen, berührt die letztgenannte progressive Seite der Forderung nach echter Demokratie, das war ein Schlagwort. Dabei gibt es bislang keine theoretischen Ausarbeitungen dieser neuen Form von Demokratie. Vielmehr kann es als Ziel der Bewegung verstanden werden, demokratische Prozesse, so wie sie gewünscht und gefordert sind, in der Praxis des Protests einzuüben und auszuarbeiten. Wie bereits festgestellt, wird Occupy Wall Street eher von einer allgemeinen Empörung der Akteure über unzumutbare Zustände im Finanzkapitalismus als von konkreten inhaltlichen Forderungen oder Programmen getragen. Die Anfänge der Bewegung zeichnen sich gerade dadurch aus, dass keine politische Agenda verfolgt wurde. Diese sollen erst in einem Akt der gemeinsamen politischen Willensbildung in den General Assemblies erarbeitet werden. Der Prozess einer partizipativen Programmentwicklung sollte bereits Strukturmerkmale enthalten, die man sich auch für Entscheidungsfindung auf Regierungsebene wünschte. Aus meiner Sicht sind hierzu drei zentrale Punkte hervorzuheben. Zum Ersten sollen die anzustoßenden Diskussionen auf horizontalen Netzwerken basieren. Zu verschiedenen Themen werden jeweils verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die prinzipiell jedem frei zugänglich sein sollen und die keiner hierarchischen Ordnung unterliegen. In einem Aufsatz über die Leaders of a Leaderless Movement schreibt Stephen Gandel: In a society in which we are used to taking directions from presidents and CEOs, captains and quarterbacks occupy Wall Street's leaderless structure seems like a formula chaos. Also die führerlose Struktur scheint eine Formel für das Chaos zu sein. Im Weiteren diskutiert er die fruchtbaren Momente des chaotischen Zusammenarbeitens, die vor allem in der erlebten Autonomieerfahrung der engagierten Beteiligten liegt. Das Gefühl, über das eigene politische Schicksal bestimmen zu können, beruht Gandel zufolge gerade darauf, dass der Bewegung keine einzelnen Personen oder Institutionen vorstehen, denen gefolgt werden könne. Mittels verschiedener Diskussionstechniken wie dem basisdemokratischen Zeichensystem oder dem menschlichen Mikrofon, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, wie dieses menschliche Mikrofon funktioniert, dass halt einfach alle das ist eine Technik, dass jeder sofort ein Mikrofon sozusagen zur Verfügung hat, indem er etwas laut sagt und darum bittet, dass die anderen es wiederholen, und dann wiederholen das alle, sodass jeder es dann irgendwann gehört hat. Und so kann man zwar nur sehr langsam reden und immer nur einzelne Sätze, aber so hat dann praktisch jeder jederzeit ein Mikrofon zur Verfügung und kann sich bemerkbar machen. Also diese Diskussionstechniken sollen die Möglichkeiten, sich einzubringen, möglichst niedrigschwellig halten. Hierbei kann allerdings der Anspruch geltend gemacht werden, dass die Bewegung sehr wohl Einzelpersonen hervorhebt. Wenn Zizek, Butler, Naomi Klein oder David Graeber im Zuccotti-Park eine Rede halten, wird dieser in den Schriften über Occupy zumeist einen höheren Stellenwert zugeschrieben, als dies bei einem Beitrag von unbekannten Personen der Fall wäre. Ich reihe mich da eigentlich direkt ein, weil ich auch eher Zizek zitiere als unbekannte Person. Dazu tendiert man, glaube ich. Zudem kann angezweifelt werden, dass der Zugang zu den Gremien tatsächlich jedem gewährleistet ist. Andrea Payser schreibt pointiert für den New York Post: "This revolution has no focus, but it does have a class system. On one end of Zuccotti Park sit the elite. their young, overwhelmingly white, college-age kids banging Mac laptops and yelling into iPhones before bedding down in Brooklyn. On the other end, mercifully separated by a mountain of tarpaulin, sleeping bag and human refuse, sleep the smelly ones. Also es ist praktisch getrennt zwischen den jungen Studierenden, meistens weißen Jugendlichen, die auf ihren Mac-Laptops rumhauen und in ihre iPhones brüllen, und auf der anderen Seite sind dann die Obdachlosen, die davon getrennt sind. Also sie sagt, diese Protestform, dieses Camp hat ein Klassensystem. Michael Scherer beklagt, dass Troublemakers, Drug Users and Mentally Ill sich der Bewegung angeschlossen haben. Also das ist eben auch nochmal so eine Exklusionserscheinung, die vielleicht anzeigt, dass der Vorsatz einer dehierarchisierten Diskussion noch nicht eingelöst ist. Zweitens soll die Entscheidungsfindung in den General Assemblies konsensbasiert erfolgen. Also wir sind noch immer bei den Strukturmerkmalen. Über Beschlüsse wird nicht abgestimmt, sondern nach Prinzipien des Common Sense so lange diskutiert, bis kein Veto mehr eingelegt wird. Facilitators are charged with managing the process so that all have a chance to be heard and everyone has a chance to express approval, disapproval or to block consensus by means of hand signals. Also es wird durch Handsignal, durch dieses basisdemokratische Zeichensystem, wird es eben möglich, ein Veto einzulegen als Alleiniger, und dann muss nochmal drüber diskutiert werden. Der Konsensbildung durch Vetorecht folgt drittens die direkte demokratische Einflussnahme auf tagespolitische Themen. Die Entscheidungsfindung innerhalb des Protests beschäftigt sich vorrangig mit logistischen Fragen der Aufrechterhaltung der Besetzung, aber auch mit der Ausarbeitung inhaltlicher Forderungen. Mit diesem Vorgehen, dieser gemeinsamen Willensbildung in den General Assemblies, verkehrt Occupy die klassische politische Formel von Ziel, Strategie, Taktik in die von Taktik, Strategie, Ziel. Also es ist, wenn man ein politisches Programm hat, dann es ist eigentlich die Reihenfolge in politischen Kämpfen zumeist, dass ein Programm entworfen wird. Es wird eine Strategie überlegt, wie dieses Programm zu verwirklichen sei, und eine Taktik, wie man eben auf Alltagsebene damit umzugehen hat. Und Occupy verkehrt dieses eigentlich und fängt bei der Alltagsebene an, um dann so eine Strategie zu entwickeln, eben diese Techniken zur Willensbildung, um darüber dann zu einem Programm zu kommen. Die Ausübung basisdemokratischer Prinzipien und die stetige Diskussion über Missstände birgt, wie ich bereits festgestellt habe, ein politisches Lernpotenzial, das den Beteiligten dabei hilft, sich über die eigene gesellschaftliche Verfasstheit bewusst zu werden und Partizipationsmöglichkeiten auszuarbeiten. Die Kehrseite dieses aktionistischen Ansatzes liegt in der inhaltlichen Verkürzung der Bewegung. Der häufig populistische Pluralismus, der die Bewegung kennzeichnet, erlaubt den Zusammenschluss gänzlich unterschiedlicher politischer Bewegungen und Akteure. Dies bedeutet aber auch, dass anstelle einer radikalen Absage an herrschende Verhältnisse leicht ein seichter Reformismus treten kann, der eine größtmögliche Identifikation erlaubt. Aus mannigfaltiger Empörung entstanden, bleibt der Körper der Multitude nur so lange bestehen, wie er mit den Neigungen der Subjekte, die ihn bilden, zusammenfällt. Dabei kann es sogar vorkommen, dass das emanzipatorische Potenzial des Inhalts hinter das der Struktur zurückfällt. Dazu der Gründungsherausgeber der Zeitschrift N+1, New Yorker Zeitschrift, Mark Greif, fasst die Trennung von Struktur und Inhalt treffend zusammen. In einem Interview mit der Jungle World antwortet er auf die Frage, ob Occupy eher eine reformistische oder eine revolutionäre Bewegung sei. Die unmittelbaren politischen Forderungen der Bewegung sind reformistisch. Jedoch, was Occupy betrifft, steht das Handeln und die Organisation im Zentrum der Bewegung ganz klar im Zeichen revolutionärer Ideen. Und solange Menschen dadurch an ihre Macht des Widerspruchs und an die Möglichkeit, selbstbestimmt in einer selbstbestimmten Welt zu leben, erinnert werden, solange ist das auch meine Revolution. Greif zufolge ist Occupy also eine Bewegung, deren Form dem Anspruch nach revolutionär oder radikal demokratisch ist, deren Forderungen, sobald sie erst einmal formuliert wurden, jedoch darauf abzielen, Regulationen einzusetzen, die den ökonomischen Wettbewerb relativ human gestalten sollen. Solche Regulationen können beispielsweise darin bestehen, die 1%, also das ist ja immer die Rede von dem Gegensatz zwischen den 99 und den 1%, 1% eben die 1% der reichsten Menschen der Welt, stärker zu besteuern. Exemplarisch kann hier ein Statement des Demonstranten Henry James Perry herangezogen werden. Das ist jetzt tatsächlich mal wahllos einer rausgegriffen. I don't hate capitalism. I don't hate rich people. I think you should come down to Wall Street and make as much money as you want. And when you do, you should pay a fair tax rate back to the city and the country that gave you this opportunity. Also, ich hasse nicht den Kapitalismus, ich hasse nicht reiche Leute. Ich denke, ihr solltet runterkommen zu Wall Street und so viel Geld machen, wie ihr wollt. Und dann, wenn ihr oder du das gemacht hast, dann solltet ihr oder du eine faire Steuer bezahlen an die Stadt und das Land, das euch diese Möglichkeit gegeben hat. Die Vorstellung, der solche reformistischen Bestrebungen zugrunde liegen, wird von Barbara Kirchner und Dietmar Dart eindringlich in ihrem Buch Der Implex dargestellt und kritisiert. Sie besteht nicht in, Zitat, Abschaffung der Klassen durch Veränderung des gesamten Produktionsgeschehens, das ihnen ihre Plätze zuweist, sondern ihre Versöhnung, die dieses Geschehen auf magische Weise unberührt lässt, nur durch eine Reihe von Verträgen so weit humanisiert, dass sich die von Marx und Engels den Klassenunterschieden angelasteten Übel als unvorteilhafte Exzesse von Machtmissbrauch, Gier und anderen Einzeltäterentgleisungen entpuppen, die vom soliden Fundament, beispielsweise der Marktwirtschaft, ohne Schaden abgetragen werden können. Der sozialdemokratische Reformismus, zu dem weite Teile der US-amerikanischen Occupy-Bewegung aufrufen, folgt aus einem verkürzten Verständnis des Kapitalismus. Die Kritik richtet sich zumeist gegen einzelne vermeintliche Übeltäter der Wall Street und nicht gegen die Produktionsweise an sich. In dem Traktat, was ich bereits erwähnt habe, dieses Ten Ways Occupy Movement Changes Everything, eröffnen die Autorinnen und Autoren ihre Aufzählung mit dem Punkt: It names, also it, Occupy, the source of the crisis. The problem of the 99% are caused by Wall Street greed, perverse financial incentives and corporate takeover of the political system. Also es ist Gier, es ist das pervertierte Finanzsystem und ein Übergriff, ein Takeover der Unternehmen auf das politische System. Diese Aussageformation erfreut sich vermutlich ihrer Eingängigkeit halber großer Beliebtheit und verkennt dabei doch, dass es nicht nur einzelne Personen sind, die für die Finanzkrise verantwortlich gemacht werden können, sondern dass die kapitalistische Herrschaftsweise sich durch alle Subjekte hindurch entfaltet. Das ist ganz interessant. Also als wir den Vortrag beim NDFP-Kongress gemacht hatten, hatte die Kommilitone ein Video dabei, was sie in San Diego gedreht hat, einfach von so einem vorbeiziehenden Protestzug. Und es ist da tatsächlich so, dass gefühlt jeder zweite Demonstrant ein Schild dabei hat. Also irgendwie haben da alle Schilder immer dabei. Und auf denen steht dann sowas wie Tax the Rich, irgendwas mit Greed und so weiter und so fort. Also scheint sehr weit verbreitet zu sein, diese Ansicht. Aber gerade mit dieser personalisierenden Zuschreibung eskalatorischer Wirkung, vermeintlicher Auswüchse des Kapitalismus, schließt diese simplifizierende Argumentation an traditionell linke Positionen an, die Michel Foucault in Überwachen und Strafen bereits zu Recht kritisierte. Drei von diesen aufzugebenden Postulaten jetzt der traditionellen Linken, die Foucault kritisiert hat, möchte ich jetzt gerne in der Lesart von Gilles Deleuze hier kurz ansprechen, da sich dazu eignen die Problematik von Aussagen wie derjenigen, die wir gerade von diesen Yes Magazine-Verlegerinnen gehört haben, aufzuzeigen, diese Problematik aufzuzeigen. Es gibt noch mehr von diesen Postulaten, die aufzugeben seien. Ich habe jetzt drei herausgegriffen, die mir das ganz gut darzustellen scheinen. Zunächst das Postulat des Eigentums, was aufgegeben werden sollte, demzufolge sich eine bestimmte Klasse Macht angeeignet hat, seitdem in ihrem Besitz hält und über sie frei verfügen kann. Macht selbst sei jedoch viel mehr, also nach Foucault, viel mehr eine Strategie, deren Wirkung keine Aneignung zugeschrieben werden können, sondern Disposition, Manövern, Taktiken, Techniken und Funktionsweisen. Also das wäre zu den 1% zu sagen. Das zweite aufzugebende Postulat ist das der Lokalisation, dass die Macht im Staatsapparat verortet, Bei Foucault gibt es jedoch keinen transzendenten Ort der Macht, sondern eine Myriade von Mikromächten, die durch Praktiken und Disziplinarregime ausgeübt in kapillaren Formen die Körper durchziehen. Das dritte Postulat, was aufgegeben werden soll, ist das Postulat der Abhängigkeit, welches besagt, dass die in den Staatsapparaten verkörperte Macht gleichsam von der Basis einer Produktionsweise abhängig wäre. Auch wenn eine enge Verbindung von politischer und ökonomischer Sphäre zweifelslos gegeben ist, so kann eine Determination in letzter Instanz nicht festgestellt werden. Es gibt eine irreduzible Komponente der Politik, die in der ökonomischen Sphäre nicht aufzulösen ist. Das also, es zielt jetzt auf diesen Corporate Takeover-Gedanken. Foucaults Machtbegriff hat den Vorteil, sich der Simplifizierung gesamtgesellschaftlicher Missstände zu entziehen. Die Rückführung prekärer Lebensverhältnisse auf das verantwortungslose Handeln einzelner Akteure oder Institutionen wie dem Staatsapparat wird auf dieser Ebene eine Absage erteilt. Zudem stärkt die Auffassung Foucaults das, was Negri und Hart den politischen Umgang mit der Macht genannt haben. Die Myriaden von Mikromächten, die in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Tragen kommen, durchziehen den gesamten Gesellschaftskörper und können deshalb an jedem Ort verändert werden. Das andere der Macht, Zitat von Hart und Negri, das in den genannten Arbeiten Foucaults auftaucht, lässt sich am besten durch eine andere alternative Produktion von Subjektivität definieren. Eine, die der Macht nicht nur Widerstand leistet, sondern ihr gegenüber zugleich Autonomie sucht. Es ließe sich einwenden, dass die hier skizzierte Kritik Foucaults sich auch gegen die von mir jetzt vorgeschlagene Kritik der Produktionsverhältnisse richtet, wie ich sie vorhin mit Marx angesprochen habe. Ich denke jedoch, dass Machtkritik und Herrschaftskritik lediglich verschiedene Ebenen der Unterdrückung beschreiben und sich gegenseitig ergänzen können. In den Überlegungen, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, habe ich mich darum bemüht, dem Selbstverständnis von Occupy Wall Street unter Berücksichtigung verschiedener Nuancen des Protests näher zu kommen. Dabei ist immer wieder angeklungen, dass das emanzipatorische Potenzial eher in den latenten Strukturen und der demokratischen Arbeit der Bewegung als in ihren manifesten Forderungen verortet werden kann. Das Klassenbewusstsein ist keine ausformulierte Handlungsanweisung zum politischen Widerstand, sondern eine Praxis, die eingeübt werden muss. So verstehe ich auch Peter Brückner, wenn er in der Sozialpsychologie des Kapitalismus schreibt, gerade dieses Klassenverhältnis muss ja nicht nur wieder bewusst angeeignet werden, falls eine Revolutionärin sich soll ausbilden können, noch als bewusst angeeignetes ist es vielfach nicht mehr darin eingeübt, sich in den Betroffenen der Komplexität ihres kollektiven Daseins zu vermitteln. Immer befasst Klassenbewusstsein weniger unter sich, als der Klassenlage wirklich zugehört. Occupy Wall Street ist ein Versuch, nicht vor dem vermeintlich je eigenen Elend zu kapitulieren, sondern den gegebenen unserer spezifischen solchen Konstellation entsprechenden Möglichkeitsraum zu nutzen. Wie Negri und Hart bemerken, wird eine effektive Blaupause zu einer konkreten politischen Alternative niemals aus theoretischen Ausführungen entstehen. Sie wird sich einzig und allein in der Praxis ergeben. Dazu auch noch also ein Beispiel. Beispielsweise hat Marx ab einem gewissen Punkt seines Denkens auch die Pariser Kommune gebraucht, also den Aktionismus, um seine Theorie weiter ausarbeiten zu können. Das war es jetzt erstmal von mir, es sei denn, wir möchten doch nochmal über die Nation sprechen, aber ich denke, das war jetzt auch so viel frontal, dass wir vielleicht auch eher diskutieren möchten. Wie seht ihr das? Diskussion ist eröffnet. Vielleicht eine kleine Anschlussfrage. Multitude, was heißt das genau? Also Multitude ist eben so ein, also die wörtliche Bedeutung habe ich jetzt gerade leider auch nicht parat, aber es ist eben so ein Begriff aus der aus den Überlegungen Spinozas oder Spinozas, ich weiß nicht, wie man ausspricht, die den Hart und Negri aufgegriffen haben. Und Hart und Negri haben so eine Trilogie von Büchern geschrieben: Empire, Multitude und Commonwealth. Multitude ist das zweite daraus und beschreibt eben, wie sich aus einem, also aus vielen Einzelnen ein Körper ergibt oder ein Körper sich ausgestalten kann, der kein Kollektiv bildet, sondern immer noch diese vielen Einzelnen, also Singularitäten beinhaltet. Ich denke, dass diese analytische oder sozialphilosophische, kann man es ja eher nennen, Kategorie der Multitude sehr gut dazu eignet, diesen Occupy-Protest zu beschreiben, weil in diesem Protest, oder zum, also bei Occupy Wall Street, gerade das Zusammenhängende des Ganzen, dieses kollektive Moment, den beispielsweise die Protestbewegung der 68er hatte, nicht in der Art vorkommt, sondern dass es eine Betonung der einzelnen Akteurinnen und Akteure ist, die unter einzelnen Bedingungen zu leiden haben, diese Bedingungen auch herausgestellt wissen möchten. Also es gibt eine Vielzahl von Foren von Leuten, die eben dann ihre eigene Leidensgeschichte erzählen. Aber der Zusammenhang bleibt aus. Und diese Form des Protestes hat es eben für sich, dass sie sich Vereinnahmungen entzieht. Also der Theorie nach hat sie das für sich, weil man eben jeden Einzelnen vereinnahmen müsste und nicht eine politische Agenda übernehmen könnte oder eine politische Agenda anknüpfen könnte. Also es gibt beispielsweise ein relativ bekannt gewordenes Zitat von Obama, der auch über Occupy spricht und eben sagt, ja, er versteht Occupy, aber sie müssen mit konkreten Forderungen ankommen. Es muss konkreter werden. Es ist gut, dass es das gibt, aber wir müssen das irgendwie, das muss konkreter werden, und damit wird es aber, wenn es konkreter wird, wird es halt auch gleich wieder kommensurabel. Also es geht, kann dann auch gleich wieder in Parteiprogramm beispielsweise eingebunden werden und sich wieder genau dem hegemonialen Diskurs unterwerfen, den sie eigentlich zu brechen versuchen. Hat das so die Frage ein bisschen geklärt, oder? Schaut jemand mit Fragen? Das war eine gute Erläuterung, um ein bisschen mehr zu verstehen. Was ich jetzt da auch natürlich theoretisch einfach hatte, ist richtig. Ja. Und also ich wollte jetzt einfach mal die Frage an dich stellen oder die Diskussionsfrage, inwiefern ist es denn überhaupt möglich, dass wir halt eigentlich ein klares Programm erarbeiten, weil ich denke, kaum dass die Politiker sich was von ihnen, also ein Programm diktieren lassen, abgesehen davon finde ich, sind die Werte schon eigentlich klar genug. Also ich finde, die Werte sind schon sehr eindeutig. Also die Werte wären ja einfach, dass sie halt einfach eine Verringerung der sozialen Ungleichheit fordern. Und ich denke, jeder Politiker weiß damit was anzufangen. Und ich finde, dass es halt einfach nur ein politisch manipulatives Mittel ist, von denen zu fordern, sich auf klare Ziele zu einigen, weil sie sich darüber zerstreiten würden. Also bin ich genau mit dir einer Meinung. Ich finde es gut, dass sie kein Programm haben. Also, ja, eben. Das ist, also ich meine, die Werte oder was, welches die ersten Ziele wären, ist halt sehr eindeutig, finde ich. Also einfach eine höhere Versteuerung der Reichen. Oder halt, es gibt ja auch zahlreiche Bücher darüber, inwiefern sich halt große Amerika-Konzerne halt von der Regierung das Geld holen und das Geld fehlt dann halt in den Krankenhäusern. Also ich meine, das ist halt einfach, also ich meine, die Politiker wissen ja, wie das System läuft. Und ich finde, da reicht es ja eigentlich, die Werte anzusprechen. Und die Politiker wissen ja, wo die Werte nicht eingehalten werden. Insofern sehe ich da nicht die wirkliche Notwendigkeit, dass die Occupy-Bewegung da politische Pläne ausarbeiten muss, die dann ähnlich eingekauft werden. Vielleicht erstmal dazu. Ja, also direkt da. Entschuldigung. Nee. Ich glaube, das ist eine zweischneidige Sache, weil einerseits ist es so, dass logischerweise die sich niemals, auf ein Programm einigen. Ja. Die Menschen, die da dort waren, wie du es eh auch angesprochen hast, sind einfach so verschieden. Und wenn du sie nach anderen Dingen, Frex, die Sie so fordern, ist das ja der Hammer, wie differenziert das dann ist. Also die würden sich auf gar nichts einigen. Andererseits ist es natürlich so, dass es damit ausgehebelt ist, weil wenn die Politik sagt, wir bieten euch an, klare Forderungen, darüber können wir diskutieren. Und damit aber Sie haben ein gemeinsames Ziel. Also Sie haben ja, das ist ja nicht schlecht. In bestimmten Sachen sind Sie uns ja, sind Sie sicher einig. Und ich sage jetzt mal, die wollen diese wenigen Sachen, in denen Sie sich erstmal einig sind, dafür machen Sie ja Werbung. Insofern, ich glaube, nur Obama kann sich hinstellen und sagen, also um bei den Beitrag, ich habe es ja angeboten. Also, ja, also glaub, das ist das Schwierige. Ja, das meine ich ja, das ist dieses einfach politisch manipulatives Mittel. Ja. Aber die wissen ja, also die wissen ja, was damit gemeint ist. Ich denke, Politiker sind sich schon klar, ob sie sozial-politisch schwere Politik machen oder nicht. Also ich würde vielleicht sogar gerade sagen, dass es nicht so klar ist, was sie wollten, als es angefangen hat. Und das ist auch gut, weil also gerade, also ich meine, du hast jetzt von Werten gesprochen und dann war so ein bisschen zum Beispiel die Reichen zu besteuern. Aber das wäre ja genauso eine von diesen Arten von schnell übersetzter Forderung, die eigentlich das ganze Lernpotenzial unterminiert, dieser Bewegung. Weil ich glaube halt auch nicht, dass allen da an dem Protest Beteiligten von Anfang an sie gesagt haben, wir müssen die Reichen stärker besteuern, sondern da waren genauso gut radikale Sozialisten dran beteiligt, Anarchisten, die gesagt haben, es darf überhaupt gar keine Reichen geben. Ja? Oder, also ganz heterogene, unterschiedliche. Aber trotzdem würden die eine Zufriedenheit empfinden, wenn das eine Reaktion der Politik auf die Bewegung wäre. Hm. Okay. Gibt es hier welche? Und du hattest aber noch irgendeinen Aspekt angesprochen, Ines. Oder? Na, ich habe halt gesagt, dass diese Korruption halt des Finanzhaushalts, also dass halt immer mehr Lobbys halt quasi von der Regierung quasi Geld abziehen und das aus demselben Topf halt quasi Krankenhäuser finanziert werden und die schlechter ausgestattet sind. Also ich meine, es waren jetzt halt einfach nur Beispiele, was halt so in die Richtung Sozialpolitik geht. Und Occupy hat ja eben bloß einfach quasi auf den Missstand, der offensichtlich ist, versucht aufmerksam zu machen. Und ja, ich finde, darauf könnte die Politik halt theoretisch auch einfach eingehen. Und diese Forderung diese Frage mit den Forderungen, finde ich, ist halt einfach nur, ja, damit man halt eine Antwort gegeben hat. Ja, also ich würde, also vielleicht ist einfach unsere Perspektive darauf eine andere. Also wenn jetzt das Bestreben ist oder man die Hoffnung auf einen sozialdemokratischen Reformismus setzt, dann ist die Übersetzung in konkrete Forderungen vermutlich ein adäquates Mittel. Also da würde ich auch sagen, dass er schon Erfolge zeitigen kann. Also ein Beispiel ist diese seltsame ACTA-Demo. Ich habe nicht ganz verstanden, was dieses ACTA ist, aber nach diesen Demonstrationen gab es das plötzlich nicht mehr. Also das war von irgendwie ein kleines Ding, es wurde aufmerksam darauf gemacht, es wurden in kürzester Zeit Demonstrationen mit einem ganz, ganz konkreten, spezifischen Ziel. Aber da war das Ziel ja schon da, was du selbst, und das Gesetz war schon definiert, und die mussten ja quasi nur noch ihr Nein definieren, das ist ja viel leichter. Also Nein gegen was zu organisieren. Ja. Ich meine, dass halt eben diese reformistische Tendenz wohl nicht aussichtslos ist oder diese Chance auf Aussicht hat, aber wenn man jetzt aus der Perspektive einer radikaleren Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen an die Sache herangeht, dann kann man sich damit eigentlich nicht begnügen. Aber ich habe, glaube ich, etwas auf Englisch. Also, ja. So what I think like is interesting in this, and I must admit that I do not know enough about this movement or what is really special or what is this phenomenon or what is defined it differently from what we know of political movement or groups, if you want. That in a way there is not really very clear ideology, and here you refer to it, this is anachronism, anarchist and communist and autonomous and whoever, whoever not accept or satisfied with the main tendency or the reality. So it's, I would say, like it's a bit like more experience, more like it's the life, the real life, the environment life is quite important. We are all equal, spontaneity. I mean, you have to be there, and you can be in this process like democracy, not representative, like direct democracy. It's a kind of local, but also internationalistic, because it's all over. I mean, you have it in Spain, you have it in Italy or United States, but it's also local. Right? I mean, it's of course, it's very local. So this is, and if you would like to say something like how Obama relate to this and how it affects Obama, maybe it would be interesting, and how you see it differently from maybe a process, like how it develops something about it. Yeah, that's kann ich auf Deutsch sagen? Also ja, ich finde, dass das ein interessanter Aspekt ist. Mit dem gleichzeitig lokal und gleichzeitig global zu sein. Also man kann durch dieses Labeling Occupy und was auch darunter immer verstanden wurde und wird, die unterschiedlichsten Sachen, kann man trotzdem unter diesem gemeinsamen Label unterschiedlichste Proteste machen, die zum Teil lokal auch völlig bekannt sind. Da gab es Demonstrationen mit 50 Leuten, Zeltlager mit 5 Leuten. Ich glaube, Berlin war ein sehr kleines Zeltlager. Und dennoch hat man das Gefühl, Teil einer globalen Bewegung zu sein. Ich glaube, das hat viel Attraktivität für die Partizipierenden. Dass ich eben sagen kann, okay, ich mache in Frankfurt meine Demonstration, wir sind nur 200, aber hey, in New York sind nochmal 20.000 und in Barcelona sind so und so viele, etc., etc. Das ist der Vorteil von das Pluralismus eben, dieses Pluralismusmodell, dass es eben möglichst viel unter sich fasst. Und wir haben ja schon gerade gesehen, sobald es eben konkreter wird mit den Forderungen, fasst es nicht mehr so viel unter sich. Also wenn es jetzt darum geht, unsere Forderung ist, wir besteuern die Reichen, dann wären hier vielleicht manche schon draußen, und weil ihnen das nicht genügt. Und das auch mit, finde ich, gutem Recht. Aber so zerfällt es dann eben, sobald es eben konkreter wird. Du hattest noch gefragt zu Obama, wie er dazu steht. Also ich habe nur dieses Interview mit ihm gesehen, wo er gleichzeitig über Occupy und die Tea Party Bewegung spricht, und er sagt, ja, er sagt eben, es sind strukturell die gleichen Ursachen, die das hier verursachen. Also so, er sagt es nicht wortwörtlich so, aber er sagt, es ist ein Problem der Repräsentanz. Die Leute sowohl auf der Linken mit Occupy, wobei man sich darüber streiten kann, wie links Occupy eigentlich ist, und die Rechten auf Seiten der Tea Party Bewegung haben beide ein Problem mit der Repräsentanz. Sie fühlen sich nicht mehr repräsentiert von den politischen Vertreterinnen. Und deshalb nennt er wieder nur Occupy, Occupy Sympathie entgegen. Möchte aber eben genau diese schnelle Übersetzung haben. Es gibt von einem, also das Verhältnis ist tatsächlich ganz interessant, es gibt von einem Time Magazine so eine Umfrage darüber, wie Adorable ist nicht liebenswürdig, sondern Adorable, also putzig. Also ob man diese Bewegung präferiert oder wie stark man diese Bewegung präferiert, und haben dann links Occupy, rechts Tea Party, haben das dann so miteinander verglichen, und ich weiß es ganz sicher, 27% der Befragten fanden die Tea Party Bewegung und 54% der Befragten die Occupy Bewegung begrüßenswert. Also Occupy ist beliebter. Allerdings ist ja schon dieses Vorgehen von dem Time Magazine an sich ja schon eigentlich manipulativ. Also auf eine Seite praktisch gegenüberzustellen, Occupy Tea Party, wie mögt ihr das so, als ob das irgendwie eine Dichotomie wäre, als ob das, also allein diese Gegenüberstellung nivelliert ja schon die völligen Unterschiede der beiden Bewegungen, also nivelliert eigentlich den Unterschied zwischen links und rechts. Und genau, also es wird denen so eine kontextuelle Nähe zugedacht und das macht eben auch Obama. Ich würde sagen, es ist aber auch gar nicht so abwegig, dass die Nähe da besteht, denn gerade so ein Gemahl zu Occupy ist auch nicht nur eine amerikanische Bewegung, sondern auch global. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel die nationalsozialistische Bewegung in Deutschland zum Beispiel auch halt für solche Sachen ist, wie Reichen zu besteuern und verschiedene soziale Sachen halt dann eingefügt sind in ihrem Programm. Von daher sind da auf jeden Fall Überschneidungen da. Und das, daran sehe ich vielleicht auch immer so eine kleine Gefahr in Occupy. Und wahrscheinlich das ist halt zu, ja, es ist halt irgendwie so ein, wie gesagt, Auffangbecken, aber es ist halt schon, ist halt, kann halt sehr gut vorkommen, dass halt verschiedene Strömungen, die halt auch nicht unbedingt die gleiche Meinung sind, auseinandertreffen und das, deswegen wahrscheinlich nie eine, das ist halt eine Grundnegativ-Einstellung. Es ist halt schwer, da wirklich, dass sich was herauskristallisiert, was dann wirklich das verändert. Also was hat die Occupy-Bewegung, das ist auch großartig und das verändert? Das ist auch mal so eine Frage. Da würde ich, also das sind ja also zwei Punkte. Jetzt einmal die Frage, die man aufwerfen könnte, wird vielleicht einfach dann so mal in die Diskussionsrunde gehen, was hat Occupy eigentlich verändert oder was denkt ihr, was das verändert hat. Aber ja, zum ersten, ich würde ja auch schon recht geben. Also es gibt natürlich Überschneidungspunkte. Also beispielsweise sind beide Bewegungen ja, haben diese, benutzen diese Argumentationsfigur, dass man eine Rückbesinnung zur amerikanischen, traditionellen amerikanischen Position braucht. Also Occupy eben hier Demokratie, Mitbestimmungsrecht, Wahlentscheidung. Das ist Freiheit, das ist Amerika, wir brauchen wieder eine Rückbestimmung zu Amerika. Genauso sagt die Tea Party-Bewegung, wir brauchen eine Rückbesinnung zu Amerika, nämlich den eigentlich dem puritanischen, dem harten Amerika. Eine Rückbesinnung dazu. Also beide berufen sich so auf diesen Gründungsmoment der Republik. Das ist halt, das ist auch eigentlich ein ziemlich alter Gedanke. Also das hat Machiavelli, hat das beispielsweise in seinen Diskorsi geschrieben, dass um eine Republik, um sich zu erneuern, was ja einem Reformismus gleichkommt, also die Republik muss sich, das war seine zentrale Annahme, muss sich in so und so vielen Zyklen erneuern, um sich selbst zu erhalten. Und um das zu tun, muss sie sich eben an ihre Ursprünge erinnern oder gemahnen. Also es gibt ja dafür verschiedene Techniken. Und es ist eben zu befürchten, dass das Occupy damit auch irgendwie genau diese erneuernde, das heißt reformistische, wiederholende Arbeit erfüllt, wieder patriotische Elemente zu wecken. Vielleicht, was wird Occupy verändert? Zwei Sachen, die ich gesehen habe, war im Occupy Wandern, wo ich ziemlich lange dabei war. Ich bin da immer rumgelaufen und habe mich gefragt, was genau habt ihr vorläuft, und ich habe viele unterschiedliche Antworten bekommen, weil die Leute, die laut geworden sind, meistens zu Gruppierungen gehört haben, die ihre Meinung dort untergebracht haben. Und die Punkte, die dabei rauskamen, haben doch sehr diffus geworden sind und die Medien auch die Klappe darüber gehalten haben, was genau da lief. Aber die zwei Sachen, die es ausgemacht hat, war, das erste war diese Basisdemokratie, dass man sich in Kämpfen von mehreren hundert Leuten was bringt. Durch Komitees zu kommunizieren, große Sachen gemeinsam abzustimmen. Und es ist irgendwann auch ins Laufen gelegt, dass die Leute ihre Stimmen finden, einen Dialog gebaut und entwickeln. Man hat immer diese Einstellung, ich bin gegen etwas, okay, dann wie arbeiten wir es aus? Wie entwickeln wir die Strukturen? Wer gibt es weiter? Wie entwickelt man die Medien dazu und so weiter? Selbstbestimmtes Leben. Es ist eine kleine Stadt. Das am Laufen zu halten wiederum. Das gründen Sachen, die wir dort nicht wirklich haben, wie Volksküchen. Oder macht die Squads aus dem, was sie jetzt in seinem Lebensweg haben. Und das andere würde ich sagen, ist Lust auf Informationen, die da steht, auch bei Leuten, die nur vorbeilaufen. Die ganze Stadt kam dort vorbei, die Touristen, die Banker und sind ins Reden gekommen, weil irgendwie irgendwas dabei war. In welcher Stadt warst du? London. Wo? London. Ah. Wir hatten dort insgesamt 3 Camps und da war tatsächlich die Segregation zwischen den Pennern, Alkoholikern und so weiter, den Hipstern. Es gab dann eine Bank, dort sind Leute untergekommen, die Yoga-Kurse gemacht haben oder Partys mit Lichtern, Batik und so ein Zeug. Dann gab es ein drittes Camp, wo diese Critical Mass Fahrradleute untergekommen sind und so weiter. Und das hat ja auch eine Stadt so für sich. Ich finde, das ist nicht unbedingt eine Segregation, sondern eher eine Art von Zusammenleben. Da kamen Leute von ganz Europa hin und haben einen Austausch gefunden, der in der Stadt nicht funktioniert, obwohl sie dann einfach vorbei leben. Dort gab es eben diese Viertel, aber jeder hat mit ihm kommuniziert. Schon mal ist anders nicht gelaufen. Das waren, glaube ich, mehr als 2 Wochen. Ja, genau, also die. Ja. Ich also würde mich da sehr gerne anschließen, auch wenn ich mit Occupy selbst, also noch nie im Camp da, dabei war, aber nur mal in, schon die, also betonen möchte, dass ich glaube, dass der Haupt kommt doch eigentlich auf dieses Kommunikationsmittel, was ja durch die basisdemokratischen Methoden ja gegeben wird. Also kommt es ja eben dadurch, weil plötzlich alle eine Stimme haben und sie auch benutzen. Also es ist irgendwie auch gleichzeitig, sobald bewusst wird, dass alle eine Stimme haben, wird sie auch benutzt. Eben einfach, also schon durch das Erkennen von dieser Tatsache entsteht ja schon so eine Einigkeit. Und auch wenn die Ziele und überhaupt auch meinetwegen vollkommen unterschiedlich sein können, also überhaupt, dass man eben auch zeigen kann, dass man vielleicht nicht so ganz ohnmächtig gegen eine ganz auch oftmals diffusen Obrigkeit ist oder von mehreren Teilen einer Obrigkeit oder eingebettet halt in einem System eben trotzdem noch eine Stimme bekommt und sich so mitteilen kann. Ich finde außerdem noch von vorhin noch die Frage, ich finde, das ist auch so, es überschneidet sich oder überlappt sich halt diese Diskussion Occupy eben auch grundsätzlich mit Basisdemokratie. Insofern, also war ich halt selbst nie im Occupy Camp, weil wir, also ich bin Berlinerin und studiere in Wien und da war das Occupy Camp ziemlich lächerlich. Und auch sonst ist mit Basisdemokratie auch nicht so viel bestellt dort. Dennoch bilden sich eben kleine basisdemokratisch organisierte Gruppen, vor allem an der Uni. Und dort kann ich das halt eben vor allem als diese Methode, einfach, dass plötzlich alle in den Strömen kommen, eben auch daher auch sagen, dass es ein ganz beliebtes Mittel ist von Menschen aus der Politik oder auch aus der Uni eben zu fragen, gebt uns konkrete Ziele, teile und herrsche. Sobald die Frage kommt, trennt sich die Gruppe sofort auf. Ja? Und das ist eigentlich, ich finde, Occupy konnte eigentlich nur deshalb bestehen, weil Occupy basisdemokratisch ist. Und weil sich die gesamte Bewegung nicht darauf eingelassen hat, eine Antwort auf diese Frage oder auf diese Forderung zu finden. Und eben deshalb, weil Werte ja vorhanden sein dürfen, aber so ein gemeinsames Programm verhindert das alles. Und genau das ist es eigentlich, es ist ziemlich gefährlich, sobald diese Frage kommt oder diese Forderung kommt, gebt uns mal eure Grundsätze oder teilt uns eure Grundsätze mit. Und es ist schon sehr, es ist ein ganz kritisches Moment eigentlich. Sobald das dann überwunden ist, weiß man dann, obwohl mit der Vielfalt der Meinungen, die dann dort in der Gruppe vorhanden sind, dass sie auch dennoch weiterhin bestehen kann. Und eben nur davon lebt, dass sie eben so heterogen ist und eben deshalb ja, keine Liste vorhanden ist von Zielen, die man so hat als Gruppe, sondern eben nur die Einzelperson für sich selbst, die sich trotzdem irgendwie durch die Kommunikation doch zu einer Gruppe zusammengefunden hat. Die Situation bei uns war ein bisschen konkreter als die bei uns. Es gab keine Sandy-Rechner oder so, es gab kontrolliert den Waffenmarkt doch bitte ein bisschen oder macht die staatliche Krankenversicherung nicht privat. Ganz konkrete viele kleine Sachen, die auch durch Städte und Stadtviertel waren, wie man mit den Verbrechern in den Wald geht. Sachen, die ganz konkret umzusetzen waren. Und Teile von diesen Punkten sind auch ein Parteiprogramm hier aufgetaucht, so was machen wir mit der Rente, was machen wir mit dem Schulgeld und so weiter. Und wurden nie behandelt. Und nach einem Monat oder so haben sich durch dieses Occupy Leute durch die Universitäten verbreitet. Teilweise auch durch ziemlich UPS-Plätze, London School of Economics und sowas, und haben ihre Wurzeln getrieben. Diese Leute kamen zurück in die Camps, teilweise Professoren und so weiter, und da waren viele Banker und Anwälte und so ein Zeug. Das Sie hatten Interesse daran, weil sie eben nicht diese Slogans ins Gesicht gehalten bekamen, sondern tatsächlich auch Leute mit Reputationen am Start waren. Die Zeitungen, das Fernsehen haben die Klappe gehalten. Aber es hält immer noch. Die Leute, die auf Occupy waren, ziehen jetzt durch die Uni und halten Kurse auf, was man machen kann. Das treibt keiner. Also ein Gedanke, der eh schon irgendwie mehrfach aufgetaucht ist. Aber ich möchte noch mal so denken, oder so, dass vielleicht der riesige oder der große Wert tatsächlich darin liegt, also was der Outcome ist. Man versucht ja immer die Sachen zu messen an dem, was sich jetzt politisch geändert hat. Okay, diese Forderung wurde durchgedrückt, wie auch immer. Aber dass der Wert tatsächlich in der Begegnung der Menschen steht, also dass dafür eine Basis quasi geschaffen wird, und eine Art Pool vielleicht an Meinungen, wo sich Leute zusammenfinden, die sonst erstmal nicht im Austausch sind, wo gerade auch von mir aus dem Party-Event, wir haben es bei den ganzen Studierenden vor gestern erlebt, wie euphorisch man auch anders sein kann und sich dadurch, also wir sind ja keine emotionslosen Wesen, wir begeistern uns für Dinge, wie gut ein Argument auch sein mag, aber es hat immer auch eine emotionale Komponente oder bekommt dadurch die Kraft, vielleicht Leute zu bewegen oder an ihre Sehnsüchte auch irgendwie anzudocken. Also deswegen auch, wenn wir alle unter diesem Dach sind und dieses Gefühl zu haben, wir verändern jeder in seinem kleinen Stück, wir haben ja auch nur begrenzten Begradens, aber irgendwie, aber trotzdem an dem Ganzen angeschlossen zu sein, also dieses Big Picture irgendwie. Ich glaube, das ist die Attraktivität, das Adorna-Biele oder so. Und ein Punkt vielleicht auch noch, dass es Nutzen haben kann, ohne dass man es jetzt politisch eben durch so eine politische Wurstmaschine dreht, wo am Schluss irgendwie ein Produkt rauskommt, dass es irgendwelche Repräsentantenparteien oder sowas für sich verwenden können. Ich glaube auch, wenn man das anstrebt, geht es kaputt oder geht der Ursprungssinn verloren. Also gerade auch diese Findungsgeschichte oder diese Multitüde, was ich langsam zu verstehen versuche, das ist der Wert. Das ist der Wert für ein gesellschaftliches Barometer womöglich. Also man kann sich, und das macht ja auch Sinn, sich daraus zu bedienen, dass die Politik sagt, also ich weiß nicht, ob es Sinn macht zu denken, das ist geklaut worden, deswegen sind wir die Autoren der guten Idee, sondern vielmehr, dass es wirklich ein Pool ist und ein Barometer dafür, was bewegt die Leute gerade, wo müssen wir gesellschaftlich hinschauen, ehe es in den demokratisch-parlamentarischen, also in die Legislative bis zur Exekutive eigentlich geht. Aber dass da ganz viel Arbeit vorher geliefert wird, das ist, glaube ich, der Wert. In der Wertschöpfungskette steht das ganz am Anfang, dass sich die Leute da so zusammenfinden und man das Gefühl hat, man bekommt eine Stimme, man ist nicht allein. Ich bin da völlig verfremd, aber meine Schwester bewirft mich mit Ausschnitten von Adorno und Hannah Arendt, die sagen, eine Partydemonstration ist einen Schritt weit weg vom faschistischen Mob. Ein was? Ein faschistischen Mob. Davor, was für eine Demonstration? So dieses Gruppengefühl und dass man erst alles gelesen haben muss, was es darüber gibt, um etwas ändern zu können. Was ist die Philosophie dazu? Muss man als Philosophie sagen? Ich sitze jetzt hier als die personifizierte Philosophie. Also, ich habe eine wesentlich pessimistischere Sicht auf Occupy. Ich muss sagen, ich fand das... gerade in Frankfurt, also ich komme aus Marburg und war auf einer Veranstaltung, war ich da und mehrere habe ich mir angehört und also genau dieser Punkt, diese Körperschaft als Occupy, als ein Verbund mit der Gesellschaft, halte ich für hochgradig zu kritisieren. Was sich in Frankfurt auch darüber geäußert hat, also was in den USA noch einen Kontext hat, dieser 1% ist dort ein statistischer Wert. Das ist in Deutschland einfach nicht so. In Deutschland ist das eine Personifizierung einer verkürzten Kapitalismuskritik. Dort wird meiner Meinung nach ein Täter geschaffen, der für die sozialen Ungleichheiten verantwortlich ist, und das ist, also ich würde dafür halt also den Terminus struktureller Antisemitismus gegen Bankerinnen zum Beispiel war in Frankfurt, würde ich sagen, sehr en vogue. Und ich würde halt sagen, das hat Occupy hervorgebracht, dass eine Kapitalismuskritik diskutiert wurde, die nicht fundiert ist. Und also da finde ich die Legitimierung, dass der Wert ist, dass Menschen sich gut fühlen, dass sie eine Stimme haben als in einer Lobby, nicht ausreichend, um das zu legitimieren. Also ich finde es, tut mir leid, wenn ich da so schnell reinwische, aber da fehlt jegliche Wertschätzung für sämtliche Anliegen der Menschen, die sich dort finden. Ja? Abgesehen davon, dass sich das nicht verallgemeinern lässt. Du warst doch Blockupy, der Rausschmeißerparty, nicht wahr? Was? Du warst doch auch Blockupy. Das ist ja Rausschmeißerparty mit der Bühne, mit der Revolutionsform. Ich war nicht auf Blockupy, nein. Okay, weil die Veranstaltung, die dort gemacht haben, die Anti-Räumungsparty und dann die Oh-Wir-Werden-Doch-Geräumt-Party, das hatte nicht viel damit zu tun. Das war aber auch mit den Gewerkschaftlern und Partytuchträgern und so. Spaß gemacht. Also, ich war nicht bei Blockupy, ich weiß nicht, was dort vorgefallen ist. Und das ich habe mir halt Vorträge vorher. Also ich würd vielleicht sagen, dass also die Punkte, die du angesprochen hast, die Kritik an den Inhalten, ja, die würde ich so erstmal völlig mitgehen. Also würde ich auch so unterschreiben. Ich würde allerdings nicht sagen, dass das nicht den Protest in der Form, wie er stattgefunden hat, nicht rechtfertigen würde, sondern eben vielmehr, dass eben die subjektivierende oder politisierende Wirkung einmal, genau wie du gesagt hast, ja, in diesen Camps an einer basisdemokratischen Partizipation teilzuhaben, dass das eine subjektivierende Wirkung entfaltet, die es auf jeden Fall wert ist, dass es diesen Protest gegeben hat. Also man muss sich allein vorstellen, wie viele hunderttausende Leute in Amerika noch nie wählen gegangen sind oder so oder sich nicht für Politik interessiert haben, bis dieses für sie einschneidende Erlebnis passiert ist und sie angefangen haben, sich zu politisieren, sich zu solidarisieren, sich zu demokratisieren. Das ist auf Subjektebene, das ist, finde ich, eine beeindruckende Entwicklung. Und vielleicht auch nochmal, allerdings gibt es natürlich auch oft, genauso auf der Subjektebene wieder Gefahren. Also da wäre zum Beispiel, denke ich, ein Anknüpfungspunkt an die kritische Psychologie zu sehen. Ganz kurz, du hast das vorhin angesprochen mit der Emotionalität des Ganzen, dass es immer eine emotionale Komponente hat. Und tatsächlich wird ja auch so in dem Narrativ von dem Protest wird ja die Emotionalität sehr hochgehalten. Also das ist eines der Bücher, die dafür vor, machen wir dir eben das Indige Buch von Hesse. Das empört euch, also die Empörung als zentrales Gründungsmoment dieser Bewegung wurde ja herausgestellt. Das birgt allerdings natürlich gleichzeitig wieder die Gefahr, dass, und da können wir jetzt tatsächlich mit Holzkamp argumentieren und vielleicht anknüpfen, dass dieses Gefühl der Empörung vielleicht schon restriktive Momente in sich trägt, die erstmal durchleuchtet werden müssen. Nämlich ist Empörung ja, oder Empörung als Gefühl, kein unmittelbares je mein Affekt erleben, sondern ist ja gleichzeitig auch gesellschaftlich vermittelt. Das heißt, diese Empörung, die ich fühle, wenn ich am Occupy-Protest teilnehme, ist vielleicht gar nicht, das wäre ideologisch anzunehmen, die würde aus meinem Inneren irgendwie entspringen, sondern das ist auch die Empörung, die ich bekomme, wenn ich einen Spiegelartikel über einen Banker lese, der sich massiv Kohle abgezockt hat und deshalb sind 5000 Leute arbeitslos geworden. Das ist Empörung, die gleichzeitig die vermittelt wird, gesellschaftlich vermittelt und gleichzeitig diese personalisierenden Tendenzen in sich trägt. Also wenn wir jetzt in dem Begriffspaar der Restriktion und der Verallgemeinerung sprechen wollen, eben restriktive Elemente in sich trägt. Und das wäre eben eine Problematisierung wieder auf Subjektebene, wo man vielleicht dann hier an kritische Psychologie anknüpfig wäre. Aber das habe ich noch nicht so weiter mir ausgedacht. Ich glaube, du und dann Peter Mattes. Du hast eigentlich schon die Hälfte von dem gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal irgendwie, oder zumindest in der Meinung kommen mir das vor, dass wir meistens mit so einer akademischen Arroganz daran gehen, dass die Leute da unten wütend sind, aber dass sie sich nicht genug mit den Verhältnissen auskennen, um was zu bewegen. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Weil er hat ja vorhin so die unterschiedlichen Entwicklungswege gesehen und ich sehe das eben so, dass die Leute sind empört. Dann tun sie sich zusammen zu einer Kooperation und es schien ja durchaus gerichtet zu sein, dass er erstens halt Regeln, niemandem zu schaden, an die wurde sich weitestgehend in Occupy auch gehalten und zweitens gab es ja wirklich diese Entscheidungstechniken, die auch gelernt wurden. Also es wurde nicht emotionalisiert, es wurde nicht gepusht, was eben mit diesen Mikrofon, also mit diesem menschlichen Mikrofon auch probiert wird, dass zum Beispiel Leute, die quasi was Hetzerisches sagen, halt einfach, dass viele Leute das dann einfach nicht wiederholen. Womit halt einfach Leute, die sage ich jetzt mal nur, jemand hat vorhin gesagt, halt so Spaßdemonstranten sind, die einfach nur Action machen wollen, wie wir es ja auch in Trinidad kennen, von der Presse, bei den Nazi-Aufmärschen, dass es Leute gibt, die einfach jetzt mal so richtig abgehen wollen, dass sie versucht haben, mit diesen Entscheidungstechniken eben nicht zu viele Leute in dieser Bewegung zu kriegen. Was ich wirklich sehr beeindruckend finde, dass man darüber nachdenkt, dass man versucht, das so zu organisieren und dass man es schafft, dass Leute, die Politik frustriert sind, und ja, wir haben eine Menge Politik frustrierte Leute, dass man versucht, die wirklich wieder zu interessieren und die wirklich aktiv zu machen. Und deswegen finde ich das von Occupy sehr gut. Für mich ist es so, ja, okay, sie haben, ich weiß nicht, wie konkret die Forderungen hier waren. Für mich stellt es einfach da eine Kritik an unserer Fake-Leistungsgesellschaft. Wir sagen immer, ja, okay, wer genug leistet, der kann ja auch viel erreichen in Deutschland. Ich denke, dass das halt nicht vollkommen richtig ist und für mich war Occupy quasi irgendwie. Es war schön zu sehen, dass so viele frustrierte Leute halt quasi über diese Kooperation zusammen sich halt einfach zusammengefunden haben und näher sich wieder informiert haben. Und deswegen ist es halt für mich was Positives. Und ich finde, es ist halt mit den Entscheidungstechniken, ja, dass sie sehr darauf geachtet haben, dass es nicht einfach nur empörungsemotionalisiert wird. Ja, vorhin wurde mal eine Frage gestellt, was sagt die Philosophie dazu? Und Sie haben dann unter anderem den Weg genommen zu Holzkamps Kategorie der restriktiven Handlungen. Ich glaube, dass der restriktiven Handlungsräume. Und haben es ja also das Spiel gelassen, ob das in dem Fall eine angemessene Kategorisierung und eine fruchtbare Beschreibungsmöglichkeit abliefert. Ich glaube, nein, das tut es nicht. Und ich halte auch in dem Fall wieder mehr mit den poststrukturalistischen Ansichten. Es ist nicht umsonst, dass Judith Butler und Žižek sich hier sympathisierend, kommentierend einschalten. Denn Ich erinnere mich, es ist reiner Zufall, dass das heute jetzt wieder aufkommt, an das Zitat, mit dem ich gestern am kurzen Beitrag auf der Seinbodendiskussion gearbeitet habe. Foucault, der Poststrukturalist, schreibt als eine Diskursdominante in der Moderne, bei Fortlaufen der Diskurse der Moderne, das Gefühl, nicht so regiert zu werden, nicht von denen da regiert zu werden, nicht dem unter regiert zu werden. Und was jetzt, frei zitiert, das ist nicht ganz wörtlich, was aber jetzt auf dieser Formulierung wichtig ist, dass da nicht drin steht, wohin geht der Weg, sondern dass da erstmal nur gesagt wird, so nicht. Was bedeutet das jetzt? Also immerhin sieht es dann Foucault, der ja also ganz, wenn man so will, auch groß epochale Diskurse untersucht, sieht in dieser Haltung ein Bewegungselement der diskursiven Zusammenhänge. Nicht mehr. Wohin das führt tatsächlich ist, in dem Moment, wo diese Haltung sich Bahn bricht, nicht zu sehen und ist nicht Bestandteil der Handlung, der Haltung. Insofern würde ich also hier nicht versuchen, mit Holzkamp jetzt etwa weiterzudenken, gibt es irgendeine verallgemeinerte Handlungsmöglichkeit, die ein Ziel inkludieren würde oder ein gemeinsames Bewusstsein inkludieren würde oder überhaupt die Formierung einer gemeinsamen Bewegung ist zusammen auf ein bestimmtes Ziel hin. Das würde ich hier für gültig finden. Ein gewisses Vertrauen in die Bewegung der Diskurse, ohne zu wissen, wohin das führt. Die nächsten Situationen werden andere sein. Das mag sich ist im Moment, im aktuellen Moment des Bewegtwerdens oder des Sichbewegens, ist nicht vorherzusagen, wohin das führt. Postfestung eher, aber im Moment des Sichbewegens ist es nicht vorherzusagen. Und so laufen auch historische Prozesse, viele historische Prozesse ab. Und deswegen finde ich nicht, dass von dem Punkt her, wenn wir jetzt hier philosophisch-sozialwissenschaftlich argumentieren, dass da irgendein Misstrauen oder Überhagen dieser Art, übrigens der jetzt wieder aufbrechenden Form sozialer Proteste, dass wir da irgendwas negativ zu beurteilen haben. Das gab es früher doch auch schon, das war die amerikanische Bürgerbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts. Viele, viele der anarchistischen Bewegungen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts liefen so. Keiner hat geschafft, eine neue Gesellschaft zu machen, ich weiß. Aber, ja, noch was anderes. Ja, eben. Also ich würde sagen, vielleicht nochmal um das, würde aber vielleicht noch anmerken, dass vielleicht also ein Teil der Probleme, die wir jetzt gerade haben, daher wird, dass bei meinem Vortrag so ein bisschen vermischt war, die Kritik an den Macht- und den Herrschaftsverhältnissen, also auf zwei Ebenen. Einmal eben war sozusagen von vornherein, glaube ich, in dem Vortrag ziemlich wirr, was da jetzt eigentlich marxistisch war und was postmoderner Diskurs ist. Das hat, glaube ich, jetzt zur Schwierigkeit beigetragen, aber da muss man nur in Ruhe drüber nachdenken. Ich glaube, wir sind jetzt relativ, jetzt ist es 6. Und ja, schön, dass ihr da wart und dass ihr mitdiskutiert habt. Viel Spaß. Ach ja, wenn er.